träumen. Morgen, Mangana, schon morgen nehm ich dich in meine Arme. Du wirst mir sagen, ich liebe dich. Ja, morgen, Mangana, schon morgen. Hier ist der Tag um diese Zeit, ein weißes Siegel unendlich weit. Ich lausch den Wellen, die mir ein Märchen erzählen von einer unsterblichen Nacht, von deinem Lachen und deinem Feuer entfachenden Blick, der mich sehnsüchtig macht. Morgen, Mañana, schon morgen werde ich dich wiedersehen. Dann brauch ich nicht mehr zu träumen, denn wir werden das Glück nicht versäumen. Morgen, Mañana, schon morgen nehm ich dich in meine Arme. Du wirst mir sagen, ich liebe dich. Ja, morgen, Mañana, schon morgen. Schatten vergehen im Morgenlicht. Ich schließ die Augen und denk an dich, an deine Küsse, die ich so sehnlichst vermisse. Dafür gebe ich alles hin, an deine zarte, unsagbar glühende Art mir zu zeigen, was ich für dich bin. Morgen, Mañana, schon morgen werde ich dich wiedersehen. Dann brauch ich nicht mehr zu träumen, denn wir werden das Glück nicht versäumen. Morgen, Mañana, schon morgen nehm ich dich in meine Arme. Du wirst mir sagen, ich liebe dich. Ja, morgen, Mañana, schon morgen. Ich nicht mehr zu träumen, denn wir werden das Glück nicht versäumen.